gegeben, dass wir vom edlen Bergwerk leben. Drum singt mit uns der ganze Hof. Große Demonstration heute Nachmittag in Metz. Rund 7000 Lothringer waren einem Aufruf der kommunistisch orientierten Gewerkschaft CGT gefolgt und blockierten zwei Stunden lang die Innenstadt. In den lothringischen Kohlen. Die meisten Teilnehmer waren Bergleute aus dem Kohlenrevier und den Eisenerzgruben sowie Stahlarbeiter. Der Protest richtete sich vor allem gegen die angekündigte Drosselung. Ich meine, die bisherigen Ergebnisse unserer Bemühungen sind in diesem Jahr recht positiv, sagt der Minister. In Lothringen werden jetzt mehr Arbeitsplätze geschaffen, als in der Stahlindustrie verloren gehen. Die Ausrichtung. Entspann dich. Nimm dir Zeit. Atme tief durch, als wäre es frische Luft. Vergiss deinen Kopf. Vergiss deinen Körper. Vergiss deinen Körper auf dem kalten, harten Boden. Du weißt nicht, ob dein Körper aus Glas ist. Weißt nicht, ob du träumst. Sei nur Körper. Alles wird gut. Glaubt ihr denn, ihr gewinnt im Schlaf? Ja, das ist wehtun! Mit den streikenden Bergleuten blieben alle Geschäfte am Nachmittag geschlossen. Auch in den Rathäusern und Gemeindeämtern des Kohlenbeckens wurde die Arbeit eingestellt. Vier Bergarbeitergewerkschaften verbesuchen an den Zusicherungen des Pariser Industrieministers mit anwesenden und Gemüter in Rotterdam. Die Bürgermeister von Wien-Schwedisch-Sternen Gemeinden sowie viele Durchstiegenheiten der Menschheit an den Aufgaben unterstützen. Es ist aber die Demonstration der Regierung, dass die Luft einschränken und lehren und sich von Zwischenstiegenheiten sein. Seinen Fleiß und kostet es auch Mieh und Schweiß, zu suchen neue Hänge auf. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Du tust mir weh. Wo? Au! Bist du ungeschickt. Ich könnte es ja besser als du. Ja, wenn du dich weniger bewegen tätst. Ich beweg mich überhaupt nicht. Warum bist du so ungeduldig? Ach, bist langsam und ungeschickt. Tja, das kommt mit dem Alter. Ach, kann ich was dafür? Beeil dich. Ich kenne dich nicht mehr. Ich hätte im Traum nie gedacht, dass du mir mal sowas an den Kopf wirfst. Tut mir leid. Nicht im Traum. Bin halt kein Kind mehr, Mutter. Ich will dir nicht wehtun, das weißt du doch. Ich kenne dich überhaupt nicht mehr. Erzählen tust du auch nichts mehr. Ich würde dir gern alles sagen. Alles, was ich auf dem Herzen habe. Aber es sperrt sich was. Das muss so sein. Sei nicht traurig. Dreh dich rum. Der Saum sitzt noch nicht richtig. Hast du einen Freund? Sag. Wer ist es? Verstehst mich nicht. Dann halt wenigstens still. Ich kann nicht mehr. Und die Revanche los auf. Ach, kann nicht mehr. Siehst du, ich bin stärker als du. Lass. Ich bin stärker als du. Ach, Mist. Jetzt ist der Schläger kaputt. Ach, gib zu, ich bin stärker als du. Geh jetzt hin. Ich hab mich draufgesetzt. Ach, kann man reparieren. Plastikschläger nicht. Muss zwei neue kaufen. Federballschläger gibt's nur paarweise. Sauer? Durcheinander. Ich finde mich nicht mehr zurecht. Du bist jetzt fast eine Frau. Ja. Schau, wie schön der Himmel ist. Ich habe nasse Füße. Und es sieht aus, als ging ich im Himmel auf dem Kopf. Hast ja gar nicht genug Kraft dazu. Stimmt. Seit ich zurück bin. Du bist ja gerade, als kämst du aus Amerika. Ich habe mich nicht verändert. Aber hier ist nichts mehr wie früher. Du hast dich auch verändert. Es ist spät. Ich muss heim. Ich muss Arbeit suchen. Wenn du wüsstest, wie mir das stinkt. Hier im Tal gibt's sowieso nichts. Ich wollte dich was fragen. Was? Ach, nix. Ein andermal. Rosa hat dich am Sonntag auf der Kirmes gesehen. Warst du auch da? Ich trainiere doch jeden Tag in der Turnhalle. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Schade. Krieg ich keinen Kuss? Verdirbst dir noch die Augen? Der Rock muss morgen fertig sein. Ich sag dir, du verdirbst dir die Augen. Warum gehst du nicht ins Bett? Bei dem Lärm kann ich nicht schlafen. Und lesen auch nicht. Noch eine halbe Stunde und er ist fertig. Sie soll sich selber um ihr Zeug kümmern. Du weißt genau, dass sie das nicht kann. Der Lärm macht mich noch verrückt. Und der Tag habe ich wenigstens meinen Frieden gehabt. Nur noch eine halbe Stunde. Die ganze Sache ist dummes Zeug. Was gibt's bei dem Zirkus schon zu gewinnen? Und dann die ganzen Frauen. Was lernt sie wohl von denen? Was? Sei still. Was für Frau? Eine Frau wie Rose. Willst du eine Hure aus ihr machen? Soll ich Kaffeewasser aufstellen? Ich will kein Kaffee. Ich will wissen, ob du eine Hure aus ihr machen willst. Du bist ungerecht gegen Jeanette. Sie hat ein Ziel. Und sie ist Feuer und Flamme dafür. Das ist so in ihrem Alter. Du hast dir ihre fiese Patenten immer durchgehen lassen. Och. Weißt du, was sie mir letzte Woche gesagt hat? Wenn ich den Wettbewerb gewinne, ziehe ich in die Stadt. Da hast du's. Jeanette ist kein Kind mehr. Statt zu verhindern, machst du eine Hure aus ihr. Ach, dir kommt aber auch kein anderes Wort mehr ins Maul. Na, Wind. Du kommst spät. Hast du an der Tür gehorcht? Ich komme aus der Turnhalle. Komm, schau dein Kostüm an. Türen werden laut und deutlich aufgemacht. Da merkt man wenigstens die Kinderstube. Toll, Mutter, toll. Pass auf, es ist noch nicht ganz fertig. Ich gehe ins Bett. Mensch. Den Rock muss ich gleich mal anprobieren. Nee, heute Abend nicht mehr. Doch, bitte. Morgen ist auch noch ein Tag. Morgen früh gleich, dann ist er fertig. Geh schlafen. Hast nötig. Der Bergmann kriegt Gold aus der Grube raus. Da macht dann der Goldschmied eine Krone daraus. Die Krone setzt aufs Haupt sich der König. Die Krone setzt aufs Haupt sich der Fürst voller Glanz. Den Armen, den Bergmann, vergessen sie ganz. Wo nimmst du, o König, die Krone wohl her, wenn tief in der Grube der Bergmann nicht wär? Ein Ringlein am Finger, o Braut, steht dir gut, ein Herz voll Rubinen, so rot wie das Blut. Ein Ringlein am Finger hat bindende Macht, erholt dir das Gold im Rubin aus dem Schacht. Das Brautring mein Herr, tief in der Grube der Bergmann nicht mehr. Keine Müdigkeit vorschützen! Jo, Herr! Links! Und rechts! Gut! So, gut für heute! Es muss noch besser werden! Ich habe mir neue Strumpfhosen aus der Stadt mitgebracht. Gehst du jetzt zweimal die Woche? Manche Woche auch dreimal. Aber wie findest du? Schöne Farbe. Italienisch. Steht Made in France drin. Ja, aber die Farbe ist italienisch. Hast du nie die Reklame im Kino gesehen? So Frauen, die tanzen und springen, damit man die Strumpfhosen sieht? Ich fühle mich so schlapp. Weiß gar nicht, ob ich durchhalte bis nächsten Sonntag. Das Beine wie die Frauen in der Kinoreklame. Du bist gelenkiger als jede von uns. Sind vielleicht die Nerven, wenn immer viel Zeit ist. Die Strumpfhosen schenke ich dir. Was? Freust dich? Ob ich mich freue? Du, heute habe ich die Anzeige in die Zeitung gesetzt. Im Ernst? Remo weiß nichts davon. Und wenn du was kriegst? Dann muss er es akzeptieren. Vor der Heirat war ich auch im Büro. Da kann er mir nichts vorwerfen, dass ich jetzt wieder zurück will. Bloß mit dem Kleinen ist ein Problem. Den könnte ich tagsüber nehmen. Ja, aber du schaffst doch selbst. Das geht nicht. Doch, das geht schon. Ach, lass nur. Ich finde einen Weg. Und dann habe ich mein eigenes Geld und mache den Führerschein und fahre mit dem Auto in die Stadt. Dreiviertel Stunde. Zurück eine. Wegen Stau. Nimmst mich mit? Das sind ja noch ungelegte Eier. Aber wenn du den Wettbewerb gewinnst, dann... Meinst du wirklich? Ja, du kannst. Wenn du nur willst. Manchmal denke ich schaff's nie. Ach so. Mach heute Abend nicht mehr so lang. Ne? Und morgen bleibst du zu Hause. Das sagst du? Ja. Schlaf lang aus. Und übermorgen sieht alles ganz anders aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Im letzten Krieg haben die Deutschen auch künstlichen Treibstoff hergestellt. Benzin kann man überall ersetzen. Schon gerade beim Auto. Das behaupte nicht nur ich, das steht in jeder Fachzeitschrift. Die Amerikaner setzen ja auch wieder auf Kohle. Nee, nichts ersetzt je die Kohle. Aber bei uns schließt man die Zechen. Wo ist eigentlich Jeanette? Sie schläft noch. Was macht sie? Sie schläft. In ihrem Alter? Ach. Weißt du, was ich in ihrem Alter gemacht habe? Ja. Ich bin um 6 zur Arbeit. Meine Mutter und meine Schwester waren um 5 auf und haben Essen für die Männer gekocht. Und meine eigene Tochter liegt um 8 noch im Bett. Hat sie ihren freien Tag heute? Reg dich nicht auf. Ich reg mich nicht auf. Jeanette braucht Ruhe. Oh. Hilf mir, den Bottich auf den Herd zu heben. Kriegst du nicht allein rauf? Gewöhnlich schaff ich's. Wenn du so weitermachst, kriegst du bald einen Herzinfarkt. Man kriegt keinen Herzinfarkt, wenn man einen Bottich hebt. Das heißt Infarkt und nicht Infrakt. Auf jeden Fall. Kriegt man es nicht, wenn man einen Bottich hebt. Kriegen tut man sowas sowieso nicht. Man hat's. Oder man hat's nicht. Das ist Veranlagung. Und deine Tochter ist zum Faulenzen veranlagt. Ach, sei nicht ungerecht. Seit 2 Wochen trainiert sie wie eine Wilde. Sie braucht Ruhe, wenn sie am Sonntag in Form sein will. Das Ganze gibt eine Katastrophe. Und du hast es gewollt. Fang nicht wieder an. Im Grunde kannst du mir ja wurscht sein. Du bist ungerecht. Ach was. Auf alle Fälle rechne ich darauf, dass ich das Theater am Sonntag mitmache. Wenn die ganze Sache schon hinter meinem Rücken ausgeheckt worden ist, will ich auch jetzt nichts damit zu tun haben. Ich bin gern im Wald nach dem Regen. Mhm. Es gibt nichts Schöneres. Mhm. Ich habe nicht viel Zeit. Ich habe überlegt. Hast du überlegt? Es gibt Momente im Leben, da... Sag! In der Wirtschaft habe ich nichts mehr zu reden mit denen. Ein Glas nach dem anderen. Kein Wort. Wie wenn man tot wäre. Hast noch keine Arbeit? Und? Na und? Tut mir leid. gut, dass du da bist. Mhm. Ich mag das nasse Gras. Den dreckigen Weg. Den Wald. Ich möchte gern mehr Wörter dafür kennen, wie mir zumut ist. Verstehst? Komm, wir kehren um. Schon? Was wolltest du sagen das letzte Mal? Wann? Ja, als du so fertig warst. Als dir der Schläger zerbrochen ist. Komm noch weiter. Aber nur bis an den Fluss. Und nur, wenn du es sagst. Deine Beine im Gras waren es, verstehst du? Bist blöd. Hey, was fällt dir ein? Bist selber schuld. Warum fragst du auch? Ich muss gehen. Die anderen fangen sonst ohne mich an. Und runter. Und wieder hoch. Aua. Und runter. Und hoch. Und runter. Und nochmal. Oh. Und nicht die Arme zur Hilfe und runter. Und nicht so lahm. Nochmal hoch. Und runter. Und noch einmal hoch. Ja, danke. 10 Minuten brauche ich. Oh, hier bin ich fertig. Ich denke immer nur ans eine. An was? Der Sport müsstest du doch austreiben. Wo sieht so traurig aus seit ein paar Tagen? Ich denke, du hast nur das eine im Kopf. Oh, ich gehe unter die Dusche. Man soll nicht duschen, wenn man schwitzt. Aber ich hab Lust und Wasser ist eh Wasser. Willst Schluss machen? Mit wem soll sie Schluss machen? Mit den Männern? Mit dem Leben. Männer kennt sie ja bloß einen. Ja und? Der langt mir. Die große Liebe. Wie süß. Ich hab Lust. Ruf, wenn du in Ohnmacht fällst. Sie hört dich nicht. Ach, mir geht's gut. Mir geht's saugut. Was ist denn mit dir los? Das Gefühl halt. Mit euch. Es geht mir durch und durch. Nur fürs eine Leben. Und sei es nur für 2 Tage. Ja. Nur weil du die Beste bist und die anderen eifersüchtig sind. Sie sind doch nicht eifersüchtig. Françoise, komm mal her! Die hört dich doch nicht. Du, vorhin habe ich jemand um die Turnhalle schleichen sehen. Und dann oben am Klappfenster 2 Augen. Es war ein Mann. Stell dir vor, er ist ganz dort raufgeklettert. In stockfinsterer Nacht. Ein Mann? Mhm. Hat uns bei der Probe beobachtet. Dann hat er gemerkt, dass ich ihn sehe und ist verschwunden. Wie ein Gespenst. Warum hast du nichts gesagt? Der Kerl hat vielleicht von Anfang an spioniert. Das ist doch egal. Er hat alles sehen können an uns. Oh, ich find's toll, wenn mich ein Mann anschaut. Warum hast du nichts gesagt? Na, nun stell dich nicht so an. Hast nichts als Männer im Kopf. Hysterische Ziege. Hier, hast dein Obst und dein Joghurt. Was ist denn? Hab halt geglaubt, unter uns ist das anders. Wo sind die anderen? Sag, wo sind die anderen? Schon heim? Bist die Jüngste und es ist stockfinster. Ich bin nicht die Jüngste. Eine ist 15. Ich lass dich nicht vorbei. Ihr Frauen, was ihr anstellt. Die erstbeste Freundin kennt dich besser als ich. Wegen dir bin ich heimgekommen. Und du schleppst mich über dreckige Weg. Verlangst, dass ich die Schuhe ausziehe im nassen Gras und heulst die ganze Nacht. Und? Ist nicht meine Sache, oder? Genau ist das deine Sache. Ach, mach's mich fertig. Tut mir leid. Ich habe neue Schläger gekauft. Federball interessiert mich nicht mehr. Ach so. Spielst jetzt Tennis, wie die Tochter vom Bürgermeister, ne? Geh weg, ich hab heute nicht geduscht. Ich sehe dein Gesicht nicht. Bleib, wo du bist, brauchst es nicht zu sehen. Schau, ich zeig dir, was ich gelernt habe, als ich fort war. Kniebeugen. Es gibt Männer, die machen 50, 60 jeden Morgen. Nicht nur beim Militär. So. Zehenstrecker. Wadenbeinmuskel. Kniescheibenband. Oberschenkelmuskel, großer Gesäßmuskel, Darmbeinlendenmuskel, großer Brustmuskel, Deltamuskel, Bizeps, Trizeps, Handbeuger, Handstrecker, Kopfnicker. Ist langweilig. Bist woanders in Gedanken. Selber keine Lust. Komm, ich zähl. Nein. Ob du 30 schaffst? Oder 20? Du bist nicht wie die anderen. Die gehen zweimal die Woche zum Training und hören um 10 auf. Du musst gleich die Beste sein. Ich bin schon die Beste. Weißt du, wie man über euch redet? Die sind alle gegen euch. Höchstens die Alten nicht. Und soll ich dir sagen, warum? Wirst schon sehen, am Sonntag sind sie alle für uns. Es ist kalt. Seit einem Jahr trefft ihr euch hinter verschlossenen Türen. Heimlich. Aber ich habe Freunde auf den Höfen. Wir könnten euch zwingen, noch dass ihr damit... Noch einen Schritt und du kriegst Schläg. Das wirft sei Schein und damit so fahre mir bei der Nacht, und damit so fahre mir bei der Nacht ins Bergwerk. Nein, ins Bergwerk. Nein. Guck mal, wenn ich mit Schwarz die Augenbrauen nachziehe und unteren Augen auch, sehe ich aus wie ein Mann. Aber ehrlich, wie ein Mann. Ist aber süß. Gefall ich dir? Gib mal her. Ey, was machst du denn? Sportsmann mit schwarzem Stoppelbart. Du bist doch verrückt. Boah, nee, das Training, das schafft mich vielleicht. Wenn es nicht schon in 8 Tagen wäre, ne, dann würde ich es sein lassen. Wirklich. Ist denn nicht dein Ernst? Ah, oh, Jeanette. Siehst richtig gut aus. Hast einen Erfolg bei Männern. Jesus, wie blöd die manchmal sind. Aber es hat doch seine Vorteile, gell? Frag mal die Rose. Sie hat doch einen Freund. Freund. Schläfst du mit dem? Ich muss ganz ans Training denken, wenn ich gewinnen will. Die Strumpfhosen hat mir Rose geschenkt. Zeig. Toll. Willst du mein Kleid dazu? Komm, probier's mal. René hat irgendwas vor. So. Eigentlich will er fort. Aber wegen mir bleibt er. Na, Geld hat er keins. Aber sieht gut aus, oder? Ja. Leist mir das Kleid? Das ist dir das zu kurz. Warum? Mir gefällt. So kurz ist aber nicht mehr in Mode. Es kommt drauf an, für wen. Und in was gehst du heim? Och. Ich zieh mir die Jeans von der Ginette an. Es ist ja Nacht. Da sieht keiner, dass sie zu lang sind. Dank dir, Marie. Ja. René hat Schwein mit dir. Eigentlich mag ich ihn gar nicht. Und bist du dein Verlobter? Ja. Wieso sagst du denn sowas? Vielleicht steht sie nur auf Blonde. Also ich gehe. Ach, gib mir noch mal einen Pulli. Das gebe ich das nächste Mal wieder, ja? Den Pulli und die Jeans. Okay? Das Kleid kannst du so lange behalten, solange wie du Lust hast. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Marie ist ja nett. Aber sie geht auf den Strich. Bist du sicher? Ja. Stimmt's, dass die Männer ihr die Kleider zahlen? Na klar. Ach, weißt du, ich habe immer noch keine Antwort. Auf was? Ja, auf die Anzeige in der Zeitung. Ah, die? Und Raymond weiß immer noch nichts. Sag mal, willst du nicht noch trainieren? Meinst? Na ja, du willst doch am Sonntag die Beste sein. Ja. Das Kleid ist mir zu knallig. Sicher sündhaft teuer. Ist doch egal. Wenn die Männer es zahlen, mir gefällt's. Kommst voran? Ich kann nicht schneller. Sind nur noch 5 Tage. Ach, die Zeit vergeht so schnell. Geh mir aus dem Licht. Hörst du was? Was? Hast mir was zu sagen? Das ist hübscher mit der Bord und den Silberpailletten. Ja. Die von Vorbach werden staunen. Man soll nie etwas halb machen. Glaubst du, ich werde die Beste? Man steckt nicht drin in den Herren von der Jury. Du musst nur fest wollen. Sie kommen extra von weit her. Vielleicht aus Paris. Stell dir vor. Ja, ja, aber wenn du mir vorm Licht bleibst, dann werden die Kostüme nie fertig. Mutter, du bist ein Schatz. Seit Vater in Rente ist, ist er nicht mehr der Alte. Zu dir ist er streng. Ja. Ja, aber nur, weil er dich gern hat. Ja. Er hat nicht immer Unrecht. Heute Morgen war ein Brief für dich im Briefkasten. Was? Ich habe ihn Vater nicht gezeigt. Wo ist der Brief? Seit wann gehst du nicht mehr arbeiten? Gib ihn mir. Er ist in der Schürzentasche. In der Küche. Ich hab dir vertraut. Darf's mich nicht enttäuschen, Schätzchen. Bergberglein, wo die Bergschleit sein, die du grabe, das Silber und das Gold bei der Nacht. Die du grabe, das Silber und das Gold bei der Nacht aus Felsenstein, aus Felsenstein. Endlich ist der Spiegel da. Ein Spezialkredit der Stadtrat bewilligen müssen. Dabei ist er viel zu groß. Jetzt ist, wie ich den Sonntag herbeisehen. Ja, dann zeigen wir, dass wir unsere Fußballmannschaft in den Sack stecken. Du hast Schweißflecken unterm Arm. Ja, und? Mir alles einen Buckel runterrutschen. Und hör auf, mich anzuklotzen wie ein Mann. Alte Schnäpfe! Nichts kann man dir sagen. Dein Rock ist ja auch viel zu kurz. Das ist unanständig. Was heißt unanständig? Majoretten haben kurze Röcke oder sind keine echten Majoretten. Die amerikanischen auf den Fotos tragen noch viel kürzere. Ja, man soll es ja nicht übertreiben. Mit dir rede ich doch gar nicht mehr. Ich kann auf der Spitze stehen wie eine echte Ballerina. Wenn ich gewinne, schickt man mich nach Amerika. Wo ist Marie? Heim. Ich gehe auch. Mir kannst du es doch sagen. Ich weiß, dass du nicht mehr heimgehst. Ach, gar nichts weißt. Du wohnst bei Marie. Nicht wahr? Ich weiß es von Marie. Du lügst, scheinheilige Kuh. Ich hasse dich, du mit deiner dreckigen Fantasie. Aber ich bin doch deine Freundin. Lass mich! Guten Morgen. Ach, Marie. Fahren Sie in die Stadt? Ja, wenn ich früh fahre, bin ich früh am Nachmittag wieder zurück. Es gibt daheim so viel zu tun, dass ich nicht den ganzen Tag fortbleiben kann. Fährst du auch in die Stadt? Ja. Marie? Ja? Marie, Sie... Ich weiß nicht mehr, ob ich du oder sie sagen soll. Hast dich so verändert. Wie Sie wollen. Wie wird die Parade? Ihr werdet die Besten, oder? Ich freue mich so, wenn ich eure Namen auf dem Plakat lese. Es steht nur ein Name drauf. Sie wollen sicher wissen, wo Jeanette ist. Der Bus kommt gleich. Ich soll ihn ausrichten, da sie heute Abend nicht heimkommt. Morgen Abend auch nicht. Jeanette kommt nicht mehr heim. Das hat sie gesagt? Ja. Und sonst nichts? Nein, sonst nichts. Ist es schwer für Sie? Wohnt sie bei dir? Was soll's, sie will nimmer heim. So, ich gehe jetzt. Ja, aber der Bus? Ich fahre nicht. Ich hab's ihm nur ausrichten wollen. Lieber Gott, ist das noch mein Kind? Bin ich denn nichts als ein fruchtbarer Acker? Bin keine Mutter mehr, hab keine Tochter mehr? Lieber Gott, mach mich stark, dass ich mein Kind lieben kann. Trainieren immer länger, was? Sonst haben die Jungen ja keinen Respekt mehr vor der Arbeit, die ist doch so. Also ich finde sie bewundernswert. dass ein junges Mädchen wie Sie sich so von ganzem Herzen einer Sache hingibt, meine ich, nicht? Ja. Ich schließe jetzt ab. Mach mal eine letzte Runde. Übrigens, Fräulein Roos lässt ausrichten, Sie sollen sich nicht überanstrengen. Ich weiß, was ich zu tun habe. Fräulein? Ja? Brauchen Sie nichts? Nein. Soll ich alle Lichter anlassen? Eins langt. Eins langt. Na gut. Nur eins? Es langt. Und die kleine Tür offen, wie gewöhnlich? Ja. Na dann, gute Nacht, nicht? Also bis morgen. Gute Nacht. Kohlenrevier war fast den ganzen Tag von der Außenwelt abgeschnitten. Demonstrierende Bergarbeiter blockierten bereits in den frühen Morgenstunden die meisten Grenzübergänge zum Saarland sowie viele Straßen und Eisenbahnverbindungen. Brennende Reifen und hergestellte Fahrzeuge machten die Grenze wie hier auf der Autobahn zerbrochen. Die gemachten Versprechungen sind sehr fragwürdig, meint der Bürgermeister von Nilwang. Die ersten Betriebe, die hier angesiedelt werden, sollen die Spinne mit Züchten. Hübchen und wenigstens ihr kennt den Schatz, der tief unter der Erde liegt. Komm, Tochter, komm. Wir steigen in den Stollen hinab, graben uns in die Erde, finden den Ring mit dem Rubin. Tief unten, im tiefsten Stollen, wo das Gewölb so hoch ist, dass das Münster von Straßburg samt den Türmen den Platz hat. Vater! Wo bist du denn? Na, das war wieder so rot wie das Blut. Ein Ringlein am Finger an Bindenden. Vater! Wer holt dir das Gold, den Rubin aus dem Schacht? Wo nimmst du, oh Bräutchen, das Brautringlein her? Denn die bist du in da? Der Grube bergert man nicht mehr. Du kannst auch antworten, wenn man dich ruft. Mach die Tür zu. Wie kannst du das aushalten in der Affenhitz? Lass wenigstens auf, dass Luft rein kann. Das ist meine Sache. Was ist? Ich sehe dich nicht. Mach die Tür zu. Ja, dann sehe ich dich gar nicht mehr. Ach, man erstickt vor Hitz. Hab dich nicht gerufen. Es ist was Entsetzliches passiert. Hörst du? Der kleine René ist tot. Tot? Schulkinder haben ihn heute Morgen im Wald gefunden. An einem Holzstoß. Eine Flasche Schnaps und ein Gewehr neben ihm. Gendarmen von Merlebach sind gekommen. Sie suchen jetzt Landstreicher, die man vor ein paar Tagen hier im Wald gesehen hat. Angeblich Arbeitslose. Aber es ist kein Mord. René hat keine Arbeit gefunden. Und Jeanette? Meinst du, er hat sich umgebracht? Achtung! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Links! Links! Links! Und hoch! Und eins! Eins! Eins! Eins! Und nochmal! Ja! Hoch! Hoch! Und 1, 2, 3. 1, 1. Ja! Und hoch! Hoch! Hoch! Und 1, 2. 1, 2. 1, 2. Ja! Höher! Ja! sieht noch nicht aus. Es brennt. Endlich. Ich hab schon geglaubt, es hört nie mehr auf. Ja, komm, du hast auch genug. Weiß selber, was ich soll. Du musst auch mal aufhören können. Ich hab meinen eigenen Rhythmus. Das hast du von mir. Hab ich von niemand. Fang nicht schon wieder an. Groß kommandiert ständig. Eine muss kommandieren. Bist noch auf ihrer Seite. Zu allem gibt sie ihren Senf. Und nur weil sie die Älteste ist, ich halte sie mal aus. Jeanette! Komm, lass sie, sie ist fertig. Das Kummer sagt sie Sachen, die sie gar nicht meint. Seit sie auch hier schläft, ist sie sowieso nicht mehr wie früher. Verschwindet. Komm lieber mit. Ihr sollt alle verschwinden. Komm. Machen. Weiß nicht. Willst du Remo regelrecht verbieten? Eigentlich schon. Kannst du den Kleinen mitnehmen? Schon. Da lang. Da drüben ist es. Du warst schon da. Ja. Sich nichts sagen lässt, der taugt nichts für einen Mannschaftssport. Über die reg ich mich schon gar nicht mehr auf. Oh, wäre die Parade nur schon heute. Ob letzte oder erste ist mir wurscht, wenn es nur vorbei wäre. Wie still es ist. Sonst hört man immer den Lärm vom Förderturm. Gestern hat das Streikkomitee einen Ball veranstaltet. Ist noch weit. Kannst dir nicht vorstellen, wie toll wir getanzt haben. Und erzählt haben sie. Ein paar Ingenieure haben sie in ihren Büros eingesperrt. Andere haben sogar einen Schacht runtergeschleppt. Sie lassen sie erst frei, wenn die Direktion nachgibt. Jetzt wollen sie ein Tribunal abhalten wegen der Grubenexplosion, wo es die Toten gab. Die Besitzer haben für die Sicherheit keinen Pfennig mehr ausgegeben, weil sie den Schacht übers Jahr sowieso zumachen wollen. Da sind wir. Es ist dunkel. Die Tannen? Ich habe Angst. Schau. Bei dem Holzhaufen lag er. Bist du sicher? Alles zertrampelt. Man sieht nichts mehr. Komm, wir gehen. Zigarettenkippen. Was die rauchen beim Lokaltermin. Haben ihn ins Leichenschauhaus gebracht und einen Kopf aufmachen müssen, dass man sieht, wie er gestorben ist. Komm, gehen wir. Gib den Schal. Da. Eigentlich legt man Chrysanthemen hin und schwarze Kamelien und zündet Kerzen an. Aber der Schal ist auch schön. Warum sagst du nichts? Man muss leis reden. Hört er uns. Schau in der Pfütze, man könnte meinen seine Augen. Jetzt komm. Sie ist nicht seine Augen im Wasser. Ade nun ade, Herzliebste mein, und da drunne im tiefe finstre Schacht bei der Nacht, und da drunne im tiefe finstre Schacht bei der Nacht, so denk ich daheim, da denk ich daheim. Seit der Zeit habe ich meine 4 Liter vertragen. Allerhand. Kleinigkeit. Wenn man schafft. Raymond trinkt gar nicht. Er schafft auch im Revier, oder? Hm. Sind Steigbussen vor dem Tor. Ja. Trinken Sie noch eins? Nein, danke. Wir säßen besser drin. Es ist noch zu kalt. Mir ist nicht kalt. Sie haben mich sprechen wollen. Ich sage gewöhnlich direkt, was ich denke. Hab Sie gebeten zu kommen, weil... Deswegen Jeanette. Richtig. Ich finde, was ihr macht, ist nicht in Ordnung. Was? Dass ihr die ganze Zeit zusammensteckt. Nur Frauen allein. Wenn wenigstens ein Musiker dabei wäre. Ist das alles? Die ganze Stadt weiß es. Was? Schließlich sind sie verheiratet. Ich verstehe kein Wort. Die Katastrophe im Wald wäre nie und nimmer passiert. Wenn was? Herrgott, Sie wollen mich nicht verstehen. Ich kann schwören, Raymond denkt wie ich. Ja, soll er. Hier das Paket von meiner Frau. Die letzten Uniformen. Danke. Wollen Sie wirklich keins mehr trinken? Ich muss gehen. Ich kann den Kleinen nicht so lange allein lassen. Ich zahle Ihr Bier mit. Danke. Und wenn Sie Jeanette sehen, sagen Sie ihr, es langt jetzt. Wenn sie nicht sofort heimkommt, schicke ich euch die Polizei. Sie ist schließlich minderjährig. Ich bringe sie auf den rechten Weg zurück. Verlassen Sie sich darauf. Beruhigen Sie sich doch. Françoise, was rennst du? Hast du es eilig? Gar nicht. Es regnet. Arbeitst du nicht? Seit die Männer streiken, gehe ich auch nicht mehr. Du bist ganz aus dem Gleis. Wieso? Und zum Training kommst du auch nicht mehr. Wegen Jeanette, spinnt doch. Sie will halt die Beste sein. Für wen hält die sich? Nur weil sie den schönsten Körper hat? Aber Männer will sie nicht ranlassen. Meinst? Hysterische Jungfrau. Na, kommst du heute Abend? Heute Abend ist doch die erste Sitzung vom Tribunal, wo sie die Direktion im Prozess machen. Kommst gar nicht mehr. Heute nicht. Ich muss los. Muss was? Ich gehe jetzt ins Bett. Ich schließe ab und stecke den Schlüssel unter der Tür durch. Fräulein Rose ist verantwortlich. Gib den Schlüssel niemand anders. Sie sollten jetzt auch nach Hause. Glotzen Sie mich nicht so an. Hä? Sie sollen mich nicht so anglotzen. Etwas in der Natur treibt das Männchen zum Weibchen. Und bei Ihren harmonischen Bewegungen? Bis zur Harmonie ist noch weit, da muss ich noch viel trainieren. Stromausfall. Sicher wegen Streik. Übrigens, morgen will man hier angeblich über die Herren vor der Direktion zum Gericht sitzen. Ich frage mich, mit welchem Recht. Jedenfalls müssen Sie dann wohl oder übel raus. Übrigens, der Spiegel in der Garderobe ist kaputt. Waren Sie das? Wieso ich? Sie sind doch die ganze Zeit hier. Wenn man nur wisst, was sie jeden Abend hier anstellt. Lauter Frauen. hat was Unsauberes. Auf alle Fälle schließe ich jetzt ab. Na, kommen Sie. Fräulein. Ja. Ich darf Sie nicht alleine lassen. Da ist er ja wieder, der Strom. Es ist 2 Uhr morgens. Ich muss zumachen. Der Spiegel, das bin ich nicht gewesen. Also ich schmeiße Sie jetzt raus. Nun, dann gehen Sie endlich zum Donnerwetter. Es gehört sich nicht, ein Mädchen alleine, wo es nach Männerschweiß stinkt. Ist kein Männerschweiß. Also gut, Frauenschweiß. Wir wollen es nicht anders. Ich mache jetzt das Licht aus und schließe ab. Es ist Vollmond. Ich sehe genug. Ich trink aufs Wohl vom Kumpel und der Tag. Oh je. Der im Finstern und im Dreck glücklich ist. Vater. Ich heb mein Glas auf den Frühling und auf die Zukunft der Kohle und auf meine Tochter, die den Weg heimgefunden hat. Lass, Vater. Überanstreng dich nicht. Die Jungen wollen kein Leben mehr. Bin froh, dass wir da sind. Du und ich. Gib mir noch ein Bier. Ob sie's Rubinringlein am Finger hat? Wo ist Jeanette? Eben ist sie noch da gesessen. Aber sie war ganz bleich. Jetzt ging's zum Begräbnis. Waren Sie auch beim Tribunal? Natürlich. Aber die Hitze da drin. Um 5 geht's weiter. Die Turnhalle wird zu klein für alle. Es sind noch so viel dazugekommen. Meinen Sie? Man hat sich richtig geschämt für die Herren. Für die hab ich mich bestimmt nicht geschämt. Na, jedenfalls passen wir nicht alle rein. Komm, Vater. Sonst kriegen wir keinen Platz mehr. Heute erleben wir einen denkwürdigen Todeskampf. Was hast du, Jeanette? Es ist kalt. Jetzt nicht an der Sonne bleiben dürfen. Warst du noch nicht draußen? Hm? Der Junge, der hat ich vielleicht die Hosen voll. Ich bin nicht verantwortlich. Wir haben unsere Anweisung aus Paris mit einem Streikkomitee verhandelt. Ja, das ist illegal, das ist illegal. Der Wind. Alles weiß. Wie ein Bluterguss in meinen Augen. Was meint sie? Komm mit, meine Schöne. Heute erfahren die da oben, aber mit wem sie zu tun haben. Und hier, bleiche Jungfrau, den Kranz von Kirschblüten zweigen. Jetzt gehen Sie doch endlich! Der Kranz sieht doch entzückend aus, oder? Jetzt erkenne ich euch erst. Ihr seid die Majoretten. Die Majoretten mit den süßen Geheimnissen. Hm? Bin ich jetzt dran? Was? Ins nasse Gras? Sind Sie nicht... Was habt ihr jede Nacht getrieben hinter den hohen Mauern? Was habt ihr da gesucht? So viel Fleisch in Reihe und Glied, das braucht ein Publikum. Verziehen Sie sich! Antreten, ihr Süßen! Antreten! Morgen treten wir an, am Sonntag! Sehen Sie denn nicht? Schnell, ruf einen Arzt! Wie? Zu viel Leute und zu viel Autos! Bitte! Das wird schon wieder. Sie nicht? Rose, habe ich euch geliebt? Weiß nicht. Dass das Leben so einfach vergeht. Ohne Krankheit, ohne Gift. In mir drin lacht was laut. Gras zu Gras. Mit den Vögeln und anderen Tieren den Fluss lang. Jeanette? Jeanette! Steh du weiter! Weitles bewusstlos. Egal, pressiert ihr Leib. Simonage weiter! Dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallt des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Klick auf, klick auf, klick auf, klick auf.